Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. 22 Uhr am Mittwoch hier auf den Freien Radios Berlin-Brandenburg. Eine spezielle Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon grüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Heute ist der erste Mittwoch des Monats und immer am ersten Mittwoch des Monats haben wir hier eine Sondersendung. Oft blicken wir zurück auf den Vormonat, das werden wir auch heute so machen, der Januar 2019. Wir haben uns mal die Beiträge angeschaut, die wir in der Zeit gesendet haben und inwiefern die noch über ihr Ausstrahlungsdatum hinaus von Bedeutung sind. Wir wollen euch heute einen Beitrag wiederholen, den wir in der ersten Januarwoche hatten, wo wir berichtet haben über das Drugstore und die Potze. Damals hat das Drugstore seine Schlüssel abgegeben, die Potze hat ihre Räume besetzt. Wie es weitergegangen ist, werden den meisten ja bekannt sein. Wir wollen auch nochmal zurückschauen auf eine Demonstration, die am Silvesterabend stattgefunden hat. Dort gingen Leute von der Liebigstraße 34, einem ebenfalls räumungsbedrohten Wohnprojekt, zum Frauengefängnis in Lichtenberg, zeigten sich solidarisch mit den Gefangenen und traten ein für eine Gesellschaft ohne Konkurrenz und ohne Gefängnisse. Dann blicken wir über den Teich. Eine Kolumne von Mumia Abu Jamal, die ich glaube vor zwei Wochen hier in der Sendung war, wo er sich Gedanken über präsidiale Legitimität vor dem Hintergrund des massiv von USA und anderen Ländern forcierten Regime-Changes in Venezuela. Außerdem einen etwas älteren Beitrag von ihm, wo er auf eine sehr interessante Entwicklung in den Gefangenenkämpfen in Pennsylvania eingeht. Dort haben nämlich 7000 Gefangene das Recht erstritten, endlich medizinisch gegen Hepatitis C versorgt zu werden. Das Ganze hat natürlich eine Vorlage. Mumia Abu Jamal selbst hat anderthalb Jahre lang dieses Recht durchgekämpft und das hat die Türen aufgemacht für 7000 weitere Gefangene. Und dann werde ich selber noch einen kleinen Kommentar oder Beitrag von mir hier wiederholen, wo ich damals auf gerichtliche Entwicklung bei Mumia Abu Jamal eingegangen bin. Das war auch vor zwei Wochen in der Sendung. So, jetzt genug gequatscht, erstmal ein bisschen Einstimmungsmusik und dann kommt der erste Beitrag über Potze Drugstore. Hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. Oh. Oh. Oh oh. Immer wenn das Wetter in Berlin grausig wird, wenn es windet und regnet und kalt ist, wenn einfach der graue Winter hier Besitz von der Stadt ergreift, dann merke ich meistens, wie lebendig Berlin ist und wie das wahre Berlin sich nicht versteckt, wenn es Probleme hat. Im Sommer ist das leichter, aber ich war am Silvestermorgen am 31.12. in Schöneberg vor den Jugendzentren, den selbstverwalteten von Drugstore on Potze. Und hier ist mein Bericht von einem sehr aufregenden, bewegenden Tag. Zunächst einmal, es waren ungefähr 200, 300 Menschen dort auf der Straße versammelt, auch viel Polizei. Es wurden Redebeiträge gehalten, es wurde Musik gespielt live. Und das Besondere, was zu sehen war, aus der Potze schauten Leute raus, die ihre Gesichter vermummt hatten. Transparent ist ganz klar, die Potze ist besetzt und geht nicht raus. Und das Drugstore musste leider seine Schlüssel abgeben. Warum es dazu kam, das hört ihr gleich im Interview mit der Pressesprecherin vom Drugstore. Aber klar ist, der Kampf gegen Gentrifizierung und Verdrängung von selbstverwalteten Räumen aus der Innenstadt hat heute einen kleinen Sieg davon getragen. Wie lange der anhalten wird, das wird sich zeigen. Aber jetzt hört erstmal den Bericht. Als erstes kam dann ein Reporter, war ein ganz sympathischer Mann. Er machte Fotos, stellte Fragen, haben uns eigentlich recht gut verstanden. Am nächsten Morgen auf der Titelseite war ein abgeranztes Haus und ein Zettel überschrieben: Die Penner müssen endlich raus. Morgens in der Frühe, wenn Knall beginnt der Tag, ich hab die Stiefel im Gesicht und die Schlucht nicht mehr gewagt. Die ganze Straße voll mit Blaulicht und schreie überall eine üble Prügelorgie und verdammt großer Krawall. Wir haben Leben ausgehoben und das Pflaster aufgewühlt. Die haben die meisten unserer Leute in Handschellen abgeführt. Die Schlagzeilen war schon länger fertig. Verhandlungen seien gescheitert und die Polizei ist friedlich und sofort und so weiter. Doch irgendwann, ihr werdet sehen, wir haben längere Schalter und wenn das dein letztes Wort ist, bitte auf die Fresse vom Schreiber. Hallo, ich bin jetzt hier in der Pressestelle von Potze und Drugstore und habe hier eine Gesprächspartnerin. Hallo. Hi, ich bin Soso aus dem Drugstore-Kollektiv und ich mache die Pressearbeit heute. Ja, ein denkwürdiger Tag. Die Mietverträge sind ausgelaufen. Polizei steht vor dem Haus und viele, viele Menschen. Es gibt sehr gute Musik, wie wir gerade schon gehört haben. Was ist der Stand der Dinge? Der Stand sieht aus wie folgt. Das Drugstore-Kollektiv hat die Schlüssel übergeben und die Räumlichkeiten verlassen und das Potze-Kollektiv ist bis zum jetzigen Zeitpunkt immer noch in den Räumlichkeiten. Ja, es waren Leute zu sehen an den Fenstern, es gibt Transparente und es sieht nicht so aus, als ob sie rausgehen wollen, so wie das eben vor Ort da aussah. Ja, wir haben jetzt 3 Jahre lang mit dem Bezirk und den Politikerinnen verhandelt und bisher sind keine adäquaten Ersatzräume zustande gekommen. Die Lösung, die uns aktuell präsentiert wird, ist erst in einem halben Jahr fertig. Und außerdem können wir keine lärmintensive Nutzung dort machen, das heißt keine Konzerte, keine Bandproben. Und Das Drugstore kann leider nicht weiter in den Räumlichkeiten verweilen, weil wir zusammen mit zwei anderen Wohnprojekten, der Mannsteinstraße und dem Tommy-Weisbecker-Haus und einem Verein sind. Und alles, was an finanziellen Kosten auf uns zukommen würde, würde auch die beiden Projekte belasten. Das heißt, dort wäre alternativer Wohnraum gefährdet. Und die Potze hat aber die Möglichkeit und bleibt auch weiterhin in den Räumlichkeiten drin. Gibt es denn heute aktuell, jetzt am Montag, am Silvestertag schon Reaktionen vom Bezirk? Ich meine, die wollten ja wahrscheinlich Schlüssel für beide Projekte da abholen, oder? Ja, in der Tat. Die Potze war anwaltlich vertreten und der Anwalt des Potze-Kollektivs hat auch mit Oliver Schwork, dem Jugendstadtrat, der die Schlüssel entgegennehmen wollte, gesprochen. Und dieser ist bisher unverrichteter Dinge wieder abgezogen und der Bezirk ist wohl gerade dabei, seine Möglichkeiten zu prüfen. Okay, also ich war ja jetzt auch mehrere Stunden da vor Ort. Die Staatsmacht, bewaffnet und uniformiert, ist natürlich zugegen, wirkt aber, so mein Eindruck jedenfalls, relativ entspannt. Wie sind denn eure Beobachtungen da jetzt über den Tag gewesen? Bisher waren sie tatsächlich sehr zurückhaltend. Ich bin gespannt, was im weiteren Verlauf des Tages noch passiert. Wir waren aber auch allesamt sehr überrascht von der Situation, weil wir gerade die 13. Einsatzhundertschaft, die heute auch vor Ort ist, ja in den letzten Monaten schon anders erlebt haben. Immerhin waren diejenigen, die zu unserem Festival im September die Räumlichkeiten gestürmt haben. Ja. Vielleicht nochmal für Hörerinnen und Hörer, die die Geschichte vielleicht immer noch nicht gehört haben. Potsdam Drugstore, kannst du vielleicht mal kurz umreißen, was denn da das Problem ist und wer da die Interessensparteien sind? Ja, also ganz kurz zum historischen Abriss. 1972 wurden die Räumlichkeiten der Potsdamer Straße 180 von dem Kollektiv des Drugstore übernommen. Es wurde der SSB e.V., ein Verein, gegründet. Der nennt sich Sozialpädagogische Sondermaßnahmen Berlin. Und nach dieser Vereinsgründung wurde angefangen, die Räume zu gestalten. Später wuchs aus diesem Verein noch zwei weitere Wohnhäuser. Und die Potze ist seit 39 Jahren jetzt an Ort und Stelle. Und seitdem werden dort Konzerte gestaltet, Freizeitangebote geschaffen für Jugendliche und junge Menschen, gerade halt auch für Jugendliche, die vielleicht auf der Straße sitzen oder in anderen Jugendzentren keinen Raum für ihre Ideen und ihren politischen Willen und ihr politisches Interesse finden. Wir bieten also einen Freiraum und das seit langer Zeit, fast ein halbes Jahrhundert stadtrelevanter Jugendarbeit. Und 2015 wurden uns dann die Verträge gekündigt. Das Gebäude, was ursprünglich dem Senat gehört hat, haben diese weiterverkauft an die BVG. Das war 86. Und nachdem die BVG das dann immer weiterverkauft hatte und es wieder weiterverkauft wurde, hat der aktuelle Investor die InTown Property Management GmbH eingeschaltet. Diese hat sich darauf spezialisiert, sogenannte Problemviertel aufzuwerten. Heißt, ja, ihren kapitalistischen Nutzen daraus zu ziehen und dann teuer weiterzuverkaufen. Oder eben, wie in dem Fall, die Firma Rent24 mit ins Boot zu holen und dort einen Coworking, Co-Living Space zu eröffnen. Die haben ja schon zwei Etagen im Haus. Und wenn ich es über die vergangenen Monate richtig verstanden habe, sind das auch die, die ständig mit Anzeigen gegen euch vorgegangen sind und eben diese Polizeieinsätze provoziert haben, oder? Genau, die haben jetzt im April 2018 ihren Co-Living Space eröffnet. Und dann halt eben angefangen, sich über den Lärm, der von uns ausgehen würde, zu beschweren. Nun muss man sagen, wir sind schon ein Weilchen länger darin. Das heißt, das wäre eigentlich etwas gewesen, was absehbar war, dass da eben ein Nutzungskonflikt entsteht zwischen uns und Rent24. Das schien aber für Rent24 nicht weiter von Interesse zu sein. Und auch die Securities von Rent24 haben sich gern mal Späße erlaubt, indem sie sich zum Beispiel in unsere Eingangstüren gestellt haben und Besucherinnen nicht reingelassen haben oder auch Kollektivmitgliederinnen angegriffen haben, verbal, auch körperlich. Und Rent24 an sich weigert sich bis heute anzuerkennen, dass wir in den Räumlichkeiten drin sind. Auf Presseanfragen wird darauf nicht reagiert oder den Zusammenhang nicht hergestellt. Und ja. Ja, ich war im November auf einer Nacht im Drugstore. Das war ein sehr bunter Abend. Es gab dort eine Grindcore-Band, eine Thrash-Metal-Band, eine Death-Metal-Band und zwischendurch Tanztheater. Das war eigentlich der Hammer, diese Kombination. Es war halt auch sehr schöne Schminkstände und alle Leute liefen als Zombies oder Fantasiegestalten durch die Räume. Großartiger Abend. Und was mir aufgefallen ist, gerade am Grande Finale des Tanztheaters, unheimlich viele Leute von diesem Rent24 Coworking Space waren in dem Raum und applaudierten wie die Irren. Ja. Also im Prinzip Leute, die dort kurzfristig wohnen, Büroflächen nutzen und gleich in ihrer Sklavenausbeutungsstelle auch übernachten, waren ganz angetan von dieser alternativen Kultur. Weißt du, ob es da jemals Kontakte auch zwischen den Leuten gegeben hat, die da wohnen und Leuten von eurem Kollektiv? Ja, natürlich. Regelmäßig kommen tatsächlich Nutzerinnen der Rent24-Räume bei uns rein. Weil auch Rent24 auf ihrer Website immer noch angibt, dass sie halt auch in der 180, also in unserem Hauseingang zu finden seien. So verirren sich dann die Besucherinnen von Rent24 bei uns. Und wir klären die natürlich auf darüber, was da eigentlich gerade passiert und was Rent24 verursacht. Und viele der Nutzerinnen sind sehr erschüttert und sehr erschrocken. Und wir haben auch schon viel und häufig Aussagen gehört, dass diese auch Rent24 nicht mehr unterstützen und besuchen werden würden. Ja. Genau. Ja, es gibt ja auch weitere Stellen. Mir fällt zum Beispiel ein Kreuzberg am Nähe Cottbusser Turm, am Cottbusser Damm, ist ja auch so ein weiterer Platz von denen. Und all diese ja, neuen Verwertungsmodelle der Klickökonomie und sonst wie führen eben zu einer Aufwertung, Verdrängung von Mieterinnen mit wenig Geld oder von sozialen Projekten eben. Wie geht's denn jetzt weiter? Wir wissen, die Leute in der Potze sind drin, sie werden da sicherlich auch bleiben. Gibt es Pläne fürs Drugstore? Erstmal werden wir im Exil weiter Veranstaltungen machen. Das heißt, seid aufmerksam. Wir werden Konzerte und Partys weiterhin machen und werden auch gucken, dass wir unser allgemeines Angebot, wie zum Beispiel die Tabletop AG und Ähnliches, weiter aufrechterhalten werden. Es kann sein, dass wir von den Räumlichkeiten her ab und zu wandern. Wir sind in Gespräch mit der Tempelhof Projekt GmbH, dass wir dort auf der Fläche des Tempelhofer Flughafens Räumlichkeiten nutzen können, um dort Konzerte zu veranstalten. Was wir auch wahrnehmen wollen, des Weiteren wurde jetzt für Potze und Drugstore ein Ersatzobjekt zur Verfügung gestellt vom Bezirk aus, die Potsdamer Straße 134 bis 36. Das sind Räumlichkeiten von 366 Quadratmetern, auf denen nur leise Nutzung stattfinden darf. Das heißt, keine Konzerte, keine Bandproben, die ja unser Angebot auch ausmachen. Immerhin in diesen knapp 40 Jahren, die es diese beiden Projekte gibt, sind wahrscheinlich alle rebellischen Punkerinnen und Punker dieser Stadt irgendwie zusammengekommen, oder? Naja, wenn du dir überlegst, wir haben 2 bis 3 Mal die Woche Konzerte und das halt seit 46 Jahren. Ich kenne den Laden sehr gut, ich war auch mal jünger. Ich habe auch mit verschiedenen Bands, in denen ich früher gespielt habe, schon in einem Drugstore und in der Potze gespielt. Also ich denke, dass das ein Anziehungspunkt für wahrscheinlich Tausende von Berlinerinnen über die Jahrzehnte gewesen ist. Ja, und nicht nur Berlinerinnen. Also ich meine, mittlerweile haben wir einen Status, dass wir halt auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Schweden, wir hatten Bands aus Israel, aus Hollywood hatten wir letztes Jahr auch eine Band da. Mhm. Das heißt, aus aller Welt kommen Bands und für die bedeutet es schon was, im Drugstore oder in der Potze gespielt zu haben. Das heißt, ja, es ist ein Raum, der halt weltweit bekannt ist und Erfolg hat für das Konzept, was wir machen. Und ja, aber in der Berliner langweiligen Stadtaufwertungsbemühungen, um eben diese Stadt genauso langweilig wie jede andere zu machen, haben solche Plätze in Zukunft keinen Raum mehr, denn sie leben eben gerade davon auch, dass Leute ohne Geld da kommen können, mitmachen können, dass Preise für Getränke billig sind und dass Bands sehr einfach und unbürokratisch dort auch spielen können. Ganz anders als im Musikbusiness, das sonst Standard ist. Und solche Plätze sind gerade für jüngere Berlinerinnen und Berliner unglaublich wichtig. Also wenn jetzt zum Beispiel Hörerinnen und Hörer das hören, die euch unterstützen wollen oder Musikerinnen, die vielleicht sagen, hey, ich mach da mal was für euch oder wie können die denn mit euch in Kontakt treten? Es gibt unsere E-Mail-Adressen drugstore@illyseats.de. Das kann man auch nochmal im Netz nachlesen. Okay. Es gibt unseren Blog, es gibt unsere Facebook-Seite. Also wenn ihr Drugstore oder Potze Berlin googelt, findet ihr auf jeden Fall sehr viele Anlaufstellen, wo ihr uns erreichen könnt. Wir versuchen auch immer möglichst schnell zu antworten. Wir freuen uns über jeden Künstler, jede Künstlerin, jeden Musiker, jede Musikerin, die uns irgendwie gerne unterstützen möchte oder auch einfach so die Aufmerksamkeit, ist, glaube ich, gerade das Wichtigste, was wir brauchen. Und nicht nur wir, sondern auch die Liebig 34, das Syndikat, die Meuterei und noch viele, viele weitere Projekte, die gerade Schwierigkeiten haben. Okay, ich wünsche euch viel Glück. Ich denke, alle bei uns im Radio tun das. Und wir werden weiter gucken, was passiert. Viel Erfolg. Potze bleibt. Ich bin dann nach dem Interview wieder zurück vor das Drugstore und die Potze. Nach wie vor dieselbe Situation, viele Menschen dort. Es war wirklich sehr kalt und windig. Es gab natürlich Essen und Getränke, aber das konnte nicht drüber hinwegtäuschen, dass es hart war, dort den Tag zu verbringen. Die Polizei war etwas entspannter als vorher. Es sieht so aus oder wirkte so auf mich, als ob sich eine Lösung anbahnte. Doch bevor die Auflösung des Rätsels kam, wie der Tag heute zu Ende geht, trat erstmal eine Band aus der Potze auf, die jetzt gerade nicht in ihren Proberaum konnte und deswegen auf der Straße probte. Und die hatte eine eindeutige Ansage an so Leute wie Rent24 oder eben auch Stadtplanerin und diese gescheiterten Stadt-Elendsverwalter dort in den Parlamenten, die irgendwie Leute nur hin und her schubsen und irgendwie immer einknicken vor den Konzernen. Die Botschaft war: Ihr macht die Stadt kaputt. Um ca. 15 Uhr nachmittags, die Kundgebung hatte morgens schon angefangen, um ca. 15 Uhr nachmittags kam dann folgende Botschaft. Hallo Menschen, danke, dass ihr heute hier seid. Wie es aussieht, wird heute nicht geräumt. Aber was in den nächsten Tagen passiert, ist noch offen. Wir zählen auf eure Solidarität und falls es zu einer Räumung kommt, diese ungerechten Stadtpolitik haltet! Nee. Bis dahin! Potsdam bleibt! Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de Silvester zum Knast. Wie viele Jahre zuvor gab es auch dieses Jahr am 31.12. wieder eine Demonstration in Solidarität mit Gefangenen. Diesmal startete sie in der Rieger Straße, Ecke Liebigstraße, dem sogenannten Dorfplatz im Nordkiez von Friedrichshain und zog dann ziemlich schnell durch die Rieger und einige andere Straßen nach Lichtenberg zum Frauengefängnis. Ihr hört im Folgenden einige Eindrücke, Impressionen und auch den Aufrufredebeitrag, hier gehalten vom X-beliebig, dem Existenzbedrohten, dessen Pachtvertrag ja ebenfalls am 31.12. auslief. Ich bin 34, ein LGBTQ-Haus-Projekt, das sich ohne Cis-Männer organisiert, weil heute um Mitternacht der Pachtvertrag ausläuft. Was könnte passender sein, als in dem Moment, wo wir nicht mehr legal in unserem eigenen Haus leben und kriminalisiert werden, an andere Kriminalisierte zu denken? Wir werden daher unsere Solidarität mit den Eingeknasteten symbolisch vom Dorfplatz zum Frauengefängnis in Lichtenberg tragen. Die Gefangenen sind nicht vergessen. Von hier gehen wir zur Justizvollzugsanstalt für Frauen in Lichtenberg. Silvester zum Knast ist symbolisch, doch bei bloßer Symbolik soll es nicht bleiben. FreundInnen sitzen im Knast, weil sie sich der herrschenden Ordnung entgegengestellt haben. Nicht die Personen sind also das Problem, sondern das System. Der Gefängniskomplex ist eine politische Angelegenheit an sich, denn eine kapitalistische Gesellschaft kann ohne Gefängnisse nicht existieren. Das Gefängnis ist kein Ort außerhalb der Gesellschaft, sondern ein wesentlicher Bestandteil der Techniken des Überwachens und Strafens, der eine kapitalistisch organisierte Gesellschaft aufrechterhält. In Gefängnissen werden Menschen über Jahre und Jahrzehnte auf wenige Quadratmeter eingesperrt, kontrolliert, beobachtet und isoliert. Der Knast an sich ist eine der offensichtlichsten Formen von Kontrolle und legitimiert sich durch einen diffusen Sicherheitsbegriff. Aber auch außerhalb der Knastmauern werden wir aufgrund eben dieser Vorstellung von absoluter Sicherheit unter Kontrolle gehalten. Uns hier draußen verkaufen sie dieses Leben als Freiheit. Aber was bedeutet Freiheit im kapitalistischen System? Die Freiheit im Kapitalismus ist eine vorgegaukelte. Freiheit im Kapitalismus heißt, sich zwischen Scheiße und Scheiße zu entscheiden. RTL oder ARD, CDU oder SPD, Mayo oder Ketchup. Freiheit im kapitalistischen System bedeutet, arbeitsfähig und in diesem Sinne verwertbar zu sein. Freiheit im kapitalistischen System heißt, sich in eine von Gesetzen und Normen geformte Gesellschaft einzugliedern. Freiheit im kapitalistischen System bedeutet, im Konkurrenzkampf mit anderen Individuen möglichst viel Macht anzuhäufen. Freiheit im kapitalistischen System bedeutet, die eigene Kaufkraft in diesem Sinne einzusetzen. Eine solche Gesellschaft, die zudem auf Ungleichheit basiert, funktioniert nicht ohne Strafe. Dabei geht es aber nicht nur darum, einzelne Individuen zu bestrafen, sondern auch darum, die anderen abzuschrecken, damit diese sich nicht trauen, ihre Wünsche und Träume auszuleben. Bei Gefängnisstrafen geht es nicht um Gerechtigkeit. Es geht darum, dass wir uns nicht einfach die Lebensmittel im Laden nehmen, die uns zustehen, dem widerlichen Macker nicht zwischen die Beine treten, wenn unsere Grenzen überschritten werden, nicht umsonst zu fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, nicht über unsere Körper zu bestimmen, wie wir es wollen und beispielsweise ohne Zwangsberatung abzutreiben. Es geht darum, gewisse Gruppen zu marginalisieren und gegeneinander auszuspielen, damit wir uns nicht gemeinsam auflehnen. Es wird gehetzt gegen POCs, illegalisierte SexarbeiterInnen, arme, arbeitslose, wohnungslose und alle Menschen, die von der selbsternannten Mehrheitsgesellschaft diskriminiert, ausgeschlossen und verfolgt werden. Dazu gehört auch die Diskriminierung von Menschen, die sich nicht in der konstruierten Zweigeschlechtlichkeit wiederfinden und einordnen können oder wollen. Besonders schwer haben es Trans-, Inter- und Genderqueers im Knast. Vorgesehen sind nur Knäste für Frauen oder Männer. Trans- und Intermenschen werden ihrem im Ausweis beschriebenen Geschlecht zugeordnet und dementsprechend verwahrt, auch wenn das in keinster Weise mit ihrem gelebten Identität übereinstimmt. So kommt es, dass Transfrauen oft in Männergefängnissen eingesperrt werden. Im Knast ist es außerdem noch schwieriger, Hormone und andere wichtige Behandlungen zu erhalten. Die logische Konsequenz dessen sind keine Extrakneste für Queers. Wir wollen keine Reformen. Wir lehnen die Institution Knast an und für sich ab. Dass widerständigen Praktiken verschärft mit Repression begegnet wird, macht sich aktuell in Deutschland mit § 113 StGB Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bemerkbar. Es sind nur kleine Gesetzesänderungen, die große Auswirkungen auf unser alltägliches Leben haben. Wir appellieren nicht, wir drohen. Wir fragen nicht nach besseren Zuständen, wir leben sie. Wir bitten dich nicht darum, uns nicht anzufassen. Wenn du uns anfasst, machen wir dich platt. Wir fragen nicht nach safer Spaces. Wir nehmen sie uns und du stehst besser nicht im Weg. Unsere Leidenschaft und Wut ist unsere eigene. Unsere Körper, unsere Ideen, unsere Gewalt gehören uns. Solidarische Grüße an alle Gefangenen weltweit. Egal ob russische AnarchistInnen, kurdische Gefangenen, Menschen in LGBTIQ-Knästen in der Türkei oder Gefangenen im Hungerstreik. Egal wo, Feuer allen Gefängnissen. Hello, I'm here from Russia and I want to talk about people who are now in Russia arrested for fake accusation. They are anarchists, and because recently anarchists have become the main enemy for Vladimir Putin. Putin is very much afraid of us because we are not willing to be represented by anyone. We don't like centralization and they don't understand us at all, how we organize, what we do. So Putin starts making us anarchist, anarchist prisoners since October 2017. There were people arrested for the so-called network case. These people were living in Penza and Moscow, and they were tortured by electroshock, and by they were beaten up to sign their confession, and now they face very, very long sentences, up to 20 years of prison for terrorism. And other people are arrested in Crimea and all around Russia, and I want you to please do solidarity actions for Russian anarchist prisoners. The repressions continue. We need your support. It can help reduce sentences. It can help show that they are not alone. Please support Russian anarchists. Please do something on the international level. Thank you. In diesem kurzen englischsprachigen Beitrag berichtete Anarchistin aus Russland über die Folter und über die erzwungenen Geständnisse, mit denen teilweise anarchistische Aktivistinnen für 20 Jahre und mehr an den Kerkern Russlands verschwinden. Und sie rief dazu auf, die Leute nicht alleine zu lassen, öffentliche Aktionen zu machen, Bewusstsein herzustellen und so eben auch Druck auf die Behörden auszuüben in Russland, dass sie diese Gesinnungsurteile eben nicht 20 Jahre lang vollstrecken und die Folter gegen die Gefangenen aufhört und sie eine Chance haben, wieder rauszukommen. Ein weiterer Redebeitrag setzte sich mit dem aktuellen Gefängnishungerstreik in der Türkei auseinander. Freiheit und Glück für die Hungerstreikenden in den türkischen Gefängnissen. Am 7. November begann die inhaftierte HDP-Politikerin Leyla Güven im Gefängnis von Ahmet mit einem unbefristeten Hungerstreik, der sich gegen die Totalisolation des Repräsentanten des kurdischen Volkes Abdullah Öcalan richtete. Dem seit nun mehr als 50 Tagen andauernden Streik Leylas schlossen sich in den letzten anderthalb Monaten mehr als 600 meist kurdische Gefangene an. Auch in Europa wird der Kampf gegen die Isolation in Form von Solidaritätshungerstreiks geführt. In Berlin fanden in den letzten Wochen befristete Hungerstreiks vor dem Brandenburger Tor statt. Im französischen Straßburg befindet sich seit dem 17. Dezember ebenfalls ein Hungerstreik statt. Die geführten Hungerstreiks in der Türkei und in Europa richten sich hierbei gegen die vom Erdogan-Regime offen artikulierte Absicht eines kurdischen Genozids, sowie die andauernde Inhaftierung Öcalans, der als Schlüsselfigur für eine Lösung der kurdischen Frage gilt und sich seit 20 Jahren in türkischer Haft befindet. So auch die Forderungen der Streikenden in Straßburg, die sich hierbei direkt an das in Straßburg ansässige Anti-Folter-Komitee des Europarats CPT richtet. Das CPT wird dazu aufgefordert, Öcalan auf der Gefängnisinsel zu besuchen. Das CPT hat laut Statut das Recht, alle Gefängnisse der Mitgliedsländer des Europarats zu inspizieren. Leyla grüßte die Hungerstreikenden aus Straßburg mit einem Brief, den wir an dieser Stelle verlesen möchten. Ich grüße euch, die ihr tausende Kilometer weit weg von Kurdistan seit Jahren für eure Freiheit und eure Identität kämpft. Voller Respekt, Liebe und Sehnsucht. Die von euch gestartete Aktion ist von großer Bedeutung und großem Wert. Im Geiste des Widerstandes des Kerkers von Ahmet wünsche ich euch Erfolg. Als Angehörige eines Volkes, das seit Jahren ununterbrochen Widerstand leistet, sind wir auf einer neuen Widerstandsebene zusammengetroffen. Ich sende tausend Grüße an unser Volk, das den Schrei aus dem Gefängnis in Ahmet, Rojava, Mexmoor und Europa gehört hat und sich ihm anschließt. Die Hungerstreiks, die wir für die Aufhebung der Totalisolation des kurdischen Repräsentanten Öcalan begonnen haben, breitet sich täglich weiter aus. Ein weiteres Mal zeigt sich, dass diese Forderung die Forderung von Millionen Menschen ist. Unsere Forderung ist legitim und menschlich. Von uns zu erwarten, dass wir dieses Unrecht als normal abtun, ist ein Fehler. Die Isolation Abdullah Öcalans, jede Art von Angriff und alle gegen ihn verhängten Disziplinarstrafen richten sich gleichzeitig gegen das kurdische Volk. Die Isolation richtet sich auch gegen die Völker der Region, die mit Öcalans Lebensphilosophie sympathisieren. Als kurdische Frauen empfinden wir dasselbe. Liebe Freundinnen und Freunde, zwischen uns mögen tausende Kilometer liegen, aber ich fühle mich euch sehr nah. Den Mauern des Kerkers von Ahmet, die immer noch die Spuren Widerstand leistender Menschen wie Heval Sakine, Kemal, Maslum und anderen tragen, flüstert eure Namen zu. Ich bin sicher, sie können uns hören. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir ihre Widerstandserbe vergrößern werden. Unser Volk hat sich aus seiner Asche neu erschaffen. Das freie Leben, nach dem sich dieses Volk sehnt, ist nah. Ich sende euch revolutionäre Grüße. Wir werden gewinnen und die Isolation durchbrechen. In diesem Sinne, Freiheit und Glück für die Hungerstreikenden in den türkischen Gefängnissen. Die ca. 250 Teilnehmer kamen nach einer Dreiviertelstunde ungefähr am Frauengefängnis in Lichtenberg an, an der Alfredstraße. Das Problem an diesem Gefängnis ist ja, dass die Zellen zum Innenhof gehen, also kein Blickkontakt mit den Gefangenen möglich ist. Es wurden dort viele Feuerwerke abgefeuert, ihr hört das ja hier gerade, und Parolen gerufen. Und dann drehte die Demonstration noch einmal um das Gefängnis rum. Auf der anderen Seite wiederholte sich dasselbe und löste sich danach relativ schnell wieder auf. Wir werden sehen, was das Jahr 2019 an weiteren Aktivitäten in Solidarität mit Gefangenen und für eine Gesellschaft ohne Gefängnisse bringen wird. Yo, Peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together, we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Kolumne von Mumia Abu Jamal. Venezuela. And presidential legitimacy. Now, the U.S. President, Donald Trump, has decided that he will determine who is and who isn't the legitimate leader of a foreign nation. Gerade hat der Usurpator der Vereinigten Staaten von Amerika, Präsident Donald Trump, per schriftlichen Dekret seinen Beschluss bekannt gegeben, wer der sogenannte legitime Führer eines fremden Landes ist und wer nicht. Er ließ mitteilen, Nicolas Maduro sei unrechtmäßig Präsident in Venezuela und er, Trump, unterstütze Maduros Gegner im Kampf um die nationale Führung des Landes. Was wäre, wenn seinerseits der venezolanische Präsident erklären würde, dass Trump, der bei den US-Präsidentschaftswahlen 2016 rund 3 Millionen Stimmen weniger hielt als seine Gegenspielerin Hillary Clinton, der sogenannte unrechtmäßige Präsident seines Landes sei? Würde ihm irgendjemand auf der Welt auch nur zuhören, geschweige denn ihn ernst nehmen? Trump sitzt nur deshalb im Weißen Haus, weil ihn das Wahlmelderkollegium dazu bestimmt hat. Das Electoral College ist ein Relikt der Sklaverei. Es wurde als Institution der Präsidentenwahl geschaffen, um Millionen Afrikanern, die als Sklaven in die Vereinigten Staaten verschleppt worden waren, die Teilnahme am demokratischen Prozess zu verweigern und die Hegemonie der südlichen Sklavenhalterstaaten der USA zu sichern. Im Jahr 1787 hatten zwei entscheidende Schritte der selbsternannten Herren der neuen Welt das Gesicht der US-Politik für immer geprägt. Zum einen die Verabschiedung der sogenannten Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika. Und zum anderen die damit verbundene Entscheidung, den Präsidenten von einem Wahlmännerkollegium bestimmen zu lassen. Man dachte nämlich, der Durchschnittsbürger sei nicht genug gebildet, um einen Präsidenten zu wählen. Eine direkte Wahl des Präsidenten durch das Volk hielten die Oberen in den dünner besiedelten Südstaaten für zu leichtsinnig, weil den bevölkerungsreichen Gebieten des Nordens damit ein stärkeres Stimmrecht verliehen würde. Bedeutet das nicht in der Konsequenz, dass das heute aus 538 Wahlleuten bestehende Electoral College im Grunde genommen unrechtmäßig ist? Es sollte sofort abgeschafft werden. Kehren wir zum Ausgangspunkt zurück. In der Ausgabe der New York Times vom 9. September 2018 wurde berichtet, Gesandte von Trump hätten sich heimlich mit Offizieren des venezolanischen Militärs getroffen, um darüber zu beraten, wie sie einen Putsch gegen Präsident Maduro unterstützen könnten. Im Verlauf eines Großteils des 19. und 20. Jahrhunderts waren es die USA, die darüber entschieden, wer in den Ländern Lateinamerikas regieren sollte. Grundlage war die sogenannte Monroe-Doktrin, benannt nach dem damaligen US-Präsidenten James Monroe. Er regierte von 1817 bis 1825, der in seiner Rede vor dem Kongress am 2. Dezember 1823 seine außenpolitischen Leitlinien dargelegt hatte. Die Monroe-Doktrin postulierte, vor allem auch gegenüber den europäischen Konkurrenten, den alleinigen Herrschaftsanspruch der USA auf dem amerikanischen Kontinent. Sie war so unsinnig, wie sie gefährlich war. Wenn nicht alles täuscht, kehrt Monroe jetzt zurück. Was für eine Schande. From imprisoned nation. This is Mumia Abu Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu-Jamal in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser, erschienen in der Tageszeitung Junge Welt am Montag, den 28. Januar 2018. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Ich weiß, es ist eine Schande, Judas Priest auszublendern, aber uns läuft hier die Zeit davon in unserem Monatsrückblick. Und nachher, direkt im Anschluss, kommt ja auch die Rockshow von Ina Kars und da werdet ihr weitere harte Stromgitarren hier auf dieser Frequenz hören können. Deswegen widmen wir uns jetzt einem weiteren Beitrag von Mumia Abu-Jamal, wo er einen sehr erfolgreich geführten Gefangenenkampf in Pennsylvania, in dem Bundesstaat, in dem er selbst auch in den USA inhaftiert ist, beschreibt. Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Cementi, settled? Salvatore Cementi, a Pennsylvania state prisoner, who is the named plaintiff in a civil rights suit. Salvatore Cementi, langjähriger Insasse eines Staatsgefängnisses im US-Bundesstaat Pennsylvania, ist Hauptkläger eines Zivilverfahrens gegen das Department of Corrections, kurz auch DOC, die Gefängnisbehörde dieses Bundesstaates. Die anderen beiden Kläger im Verfahren, Cementi und andere gegen DOC, sind David Maldonado und Daniel Lever. Im Namen von etwa 7000 Gefangenen, die allein in Pennsylvania an einer Infektion mit dem Hepatitis C-Erreger und ihren gravierenden Nebenwirkungen leiden, wollen die drei Häftlinge mit ihrer Gemeinschaftsklage das DOC zwingen, ihnen endlich eine angemessene medizinische Versorgung zu garantieren. In diesem Fall ist jetzt ein entscheidender Wendepunkt eingetreten, weil Kläger und Beklagte sich vor einer gerichtlichen Entscheidung auf einen Vergleichsvorschlag geeinigt haben. Dieser Vergleich sieht für gefangene Männer und Frauen eine Behandlung mit einem DAA-Medikament vor, wenn bei ihnen die Gefahr besteht, dass die durch Hepatitis C hervorgerufene Leberfibrose, eine krankhafte Vermehrung des Bindegewebes, die das Organ verhärtet, zu einer lebensbedrohlichen Leberzirrhose führt. DAA steht für Direct Acting Antiviral Drugs. Das sind neu entwickelte antivirale Medikamente, die von der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel, kurz auch FDA, wegen ihres großen Heilerfolgs dringend zur Therapie empfohlen werden, obwohl Pharmakonzerne wie Gilead sie stark überteuert verkaufen. Rechtsanwältin Su Ming Ye von der Rechtshilfeorganisation Pennsylvania Institutional Law Project, kurz auch PILP, in Philadelphia und ihr Kollege David Rudofsky erklärten zu dem Vergleich in einer Pressemitteilung, Zitat: Im Rahmen der vorgeschlagenen Vereinbarung werden alle, die derzeit in einem DOC-Gefängnis eingesperrt sind oder es zukünftig sein werden und chronisch an Hepatitis C erkrankt sind, mit DAA behandelt. Es sei denn, medizinische Kontraindikationen sprechen dagegen. Die wichtigsten Bestimmungen des Abkommens lauten: Erstens, alle in Frage kommenden Insassen, die schwer an Hepatitis C erkrankt sind, mit dem Fibrosestadien F2, F3 oder F4, werden innerhalb von 6 Monaten nach Erreichen dieser Stadien mit DAA behandelt. Zweitens, vom 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2021 wird das DOC 3000 der betroffenen Insassen pro Jahr, also 1500, je nach Schwere ihrer Erkrankung gemäß einem Therapieplan vorrangig mit DAA behandeln. Und drittens, vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022 behandelt das DOC vorrangig weitere 2000 in Frage kommende Insassen nach demselben Therapieplan. Zitat Ende. Bevor das in die Tat umgesetzt werden kann, muss die Vergleichsvereinbarung jedoch noch vom zuständigen Bundesbezirksgericht in Philadelphia abgesegnet werden, wozu das Gericht für Anfang Februar 2019 eine gerichtliche Anhörung angesetzt hat. Überwindet der Vergleich auch noch diese Hürde, können seine Regelungen am 1. Juli 2019 in Kraft treten. Der Gefangene Salvatore Chimenti versucht schon seit dem Jahr 2010 für sich eine Hepatitis-C-Behandlung durchzusetzen. Schon damals lag die eindeutige Diagnose vor, dass er an einer Leberzirrhose im Stadion 4 leidet. Er und seine beiden Mitkläger reichten ihre ersten Schriftsätze bereits 2015 ein und erweiterten die Klage inhaltlich im Jahr 2017. Anfang 2018 ließ das zuständige Gericht die Gemeinschaftsklage zu. Chimenti, Moldanado und Leiva konnten sich auf einem langen und beschwerlichen Weg ihres Klageverfahrens von Anfang an auf die bekannten Bürgerrechtsanwalt David Rudowski aus Philadelphia sowie auf Anwältin Su Ming Ye und das PILP stützen. Sollte der von ihnen gemeinsam erarbeitete Vorschlag für die Vergleichsvereinbarung rechtswirksam werden, dann wäre das eine bahnbrechende Veränderung der Art und Weise, wie der Staat und sein Gefängnisregiment bislang mit der Behandlung von Hepatitis C-Fällen umgingen. From imprisoned nation, this is Mumia Abu Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu Jamal. Sie erschien im Original am 20. Dezember 2018 unter dem Titel Chimenti Settled? Auf prisonradio.org und in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser am 31. Dezember 2018 in der Tageszeitung Junge Welt. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Es gibt auch Neuigkeiten über Mumia Abu Jamal. Wir hatten ja erst vor wenigen Wochen berichtet, dass ihm ein neues Revisionsverfahren zugestanden worden ist. Am vergangenen Freitag wurde bekannt, dass der Staatsanwalt von Philadelphia, manche nennen ihn auch Strafrechtsreformer, Widerspruch eingelegt hat. Wir wissen derzeit nicht, was der Inhalt seines Widerspruchs ist, ob er fundamental gegen ein neues Verfahren ist, ob er irgendwelche Formfehler moniert. Da gab es auch Gerüchte in der vergangenen Woche, dass der Richter Tucker einen Formfehler begangen hätte. Oder ob der Staatsanwalt wirklich voll inhaltlich dagegen gehen will an ein Appellationsgericht. Einschätzungen sind, dass er zwar inhaltlich, also formal juristisch inhaltlich keine Chance hat, dieses Urteil aus dem Dezember damit aus dem Weg zu räumen, aber die Dauer des Verfahrens, die könnte sehr lang sein, weil es auch in zwei Instanzen möglich wäre, da zu berufen. Das könnte zwischen 2 bis 4 Jahre dauern. Leute, die sich schon öfter mal mit dem Fall von Mumia Abu Jamal beschäftigt haben, wissen sicherlich, dass der politische Gefangene und Journalist inzwischen 64 Jahre alt ist, im April diesen Jahres 65 wird, dass er eine Hepatitis C, die knapp 2 Jahre nicht behandelt wurde, überlebt hat im Gefängnis, dass er eine Leberzirrhose hat, an Altersdiabetes leidet. Also Jahre, die ihm der Staatsanwalt dort klauen will mit sinnlosen Berufungsverfahren, die keine inhaltliche Chance auf Erfolg haben. Ja, das ist erstmal eine negative Nachricht für Mumia Abu Jamal und sie ist auch zumindest für manche Leute überraschend. Andere haben das vorausgesehen, denn Krasner war 2017 der große Hoffnungsträger von Menschen, die gegen die Gefängnisindustrie und die Massenhaftierung in den USA kämpfen. Viele sehr fortschrittliche Gruppen, unter anderem Black Lives Matter, Decarcerate PA, aber auch viele andere eher bürgerliche Organisationen haben ihn unterstützt. Und haben eigentlich auch ganz gute Erfahrungen mit ihm gemacht, halten monatliche Treffen mit seiner Behörde ab, wie weit denn jetzt die Strafrechtsreformen wirklich angegangen sind. Und es gab auch schon einige erste aufsehenserregende Entwicklungen. Alles in allem haben das auch Leute aus der Free-Mumia-Bewegung wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass da mal ein Staatsanwalt ist, der sich wirklich um die Details und um die Rechtslage kümmert und Leute aus dem Knast holt, die selbst nach dem bürgerlichen Gesetzbuch da nicht reingehört. Und das sind sehr, sehr viele in den USA. Aber dieser Krasner hat bei Mumia Abu Jamal scheinbar dasselbe getan, was alle vor ihm getan haben. Er ist eingeknickt vor der Fraternal Order of Police, der FOP, der ultrarechten Lobbygruppe, die eben auf Law and Order setzt und Mumia Abu-Jamal ihren seit Jahrzehnten geliebten Hassgegner oder auch ihr Hassobjekt dort an Mumia festgemacht hat. Und es ist unheimlich schwierig für Mumia Abu-Jamal in einem Rechtssystem der USA Gerechtigkeit zu finden, selbst wenn Richter ihm diese zusprechen. Wir wissen natürlich noch nicht genau, was der Kerngegenstand, die Begründung dieser Widerrufung ist. Aber so oder so wird es den Revisionsverfahren, wo es eigentlich um Mumias Schuld oder Unschuld geht und er gute Chancen hat, aus dem Gefängnis zu kommen, das wird definitiv durch dieses Manöver verschoben, nach hinten vertagt. Und das ist für Mumia Abu-Jamal schlecht. Und das ist, wie auch in einem Artikel der Philadelphia Inquirer, einer Tageszeitung aus Philadelphia, ein Sprecher der FOP sagte, das findet er eine gute Sache. So, jetzt habe ich sozusagen etwas Kaffeesatz gelesen, aber trotzdem ist klar, dass diese Entwicklung für Mumia Abu-Jamal nicht gut ist, nachdem in letzter Zeit doch eher gute Nachrichten für ihn kamen. Wir werden da dranbleiben und in den nächsten Sendungen bestimmt darauf eingehen, sobald mehr zu dem Thema bekannt ist. So, dann blende ich Judas Priest heute gleich nochmal runter. Gleich kommt hier das Rocklabor mit Ina Kaas. Wer unsere regulären Magazinausgaben hören möchte, kann das jeden Mittwoch, außer dem 4. des Monats, aber ansonsten 3 bis 4 Mal im Monat um 16 Uhr mittwochs auf dieser Frequenz tun. Ihr könnt natürlich auch unsere Podcasts hören. Die Internetseite ist www.radioaktivberlin.blogsport.de. Mein Name ist Markus, ich verabschiede mich jetzt. Das letzte Wort hat wie immer in dieser Sendung der gefangene Radiojournalist und politische Gefangene Mumia Abu-Jamal aus den USA. Und das wird so lange so bleiben in dieser Sendung, bis er endlich frei ist und das hier selber ansagen kann, wenn er dann mal vorbeikommt. Also, macht's gut und tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.